Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 537 an Schiller, indem ich das Schema der physiologischen Farben überschicke, empfehle ich es zur Beherzigung als Bas unserer Untersuchungen und Disseptationen. Knebel empfiehlt sich und schickt einen Properz. Darf ich um Sulzers Wörterbuch bitten? Es ist nun Zeit, dass ich mich nach den hergebrachten Vorstellungsarten umsehe, der ich wünsche, wohl geschlafen zu haben. Jena, am 16. November 1798. Zugleich folgt auch noch ein Exemplar Propyläen. Geh!